Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 28. März 94. Es freut mich, dass du in Stuttgart eine angenehmere Existenz hast. Nur lass dich nicht verleiten, länger als bis zu Ende des Mai dort zu bleiben. Ich reise diesen Sommer gewiss nach Zerbst und möchte dich gern in Jena oder Leipzig sehen. Noch ist die Zeit dieser Reise nicht bestimmt, aber später als im August kann ich sie nicht vornehmen. Von Dannecker habe ich schon viel gehört. Lass mir ja einen Abguss von deiner Büste machen und schicke sie mir mit der ersten guten Gelegenheit. Dannecker lässt wohl das Einpacken selbst besorgen, damit nichts dabei versehen wird. Hättchen Grüße von mir. Zum Steg hat nicht gemeines Talent, und ich wünschte einmal eine größere Arbeit von ihm zu sehen. In den Kompositionen von deinen Gedichten ist Geist und poetisches Gefühl. Neuerlich habe ich des Pfarrers Tochter von Taubenheim von ihm in Händen gehabt. Ich hasse das Gedicht und mag ebenso gern eine Exekution sehen, als es singen, aber eine gewisse Kraft und Originalität war auch in dieser Musik nicht zu verkennen. Zum Steg kann unter der deutschen Schule der Tonkünstler eine bedeutende Rolle spielen, und in dieser Kunst hat unsere Nation größere Männer, deucht mich, erzeugt als in den bildenden Künsten. Die Namen Gluck, Haydn, Mozart, Bach werden immer ehrwürdig bleiben. Indessen ist der Charakter der deutschen Musik mehr Würde als Anmut. Mozart war vielleicht der Einzige, der ebenso groß im Komischen als im Tragischen sein konnte. Zum Wallenstein wünsche ich von Herzen Glück. Sobald du gesund und heiter bist, wirst du schnelle Fortschritte machen. Nur lass mich nicht so lange auf die Mitteilung warten. Ich bin neugierig, ob du bei deiner jetzigen Methode zu arbeiten weniger Schwierigkeiten finden wirst. Manchmal deucht mich, bringt doch auch die Ideenverbindung bei Ausführung der einzelnen Szenen auf einen Gedanken in Ansehung des Plans, der noch verdiente, benutzt zu werden. Bei mir ist alles wohl, und ich bin gesonnen, die Kinder nächstens inokulieren zu lassen, da wir jetzt hier eine gutartige Epidemie haben. Karl hat die Zähne, welche jetzt zu erwarten waren, und ist munterer als jemals. Emma ist immer gesund gewesen. Ich freue mich sehr, deinen Kleinen zu sehen. Es wird doch schön sein, wenn unsere Knaben dereinst Hand in Hand miteinander vor unseren Augen wandeln. Ich fühle mich verjüngt, wenn ich meinen Jungen nur ansehe. Gearbeitet habe ich neuerlich nichts. Ich lese jetzt viel in den griechischen Dichtern. Ich will mir die Sprache ganz geläufig machen und mich dann überzeugen, ob der hohe Rang, den man ihnen erteilt, auf blindes Nachsprechen oder auf Wahrheit gegründet ist. Aeschylus hat mich doch oft sehr gewonnen. In seinem Plane ist eine Einfachheit, die mir wohltut, und in der Darstellung habe ich doch Kraft und Hoheit öfter gefunden, als ich erwartete. Zuweilen sind die Bilder zu sehr gehäuft, auch trifft man auf gedehnte Stellen, wo man eine Armut an Ideen bemerkt. Kurz, der Geschmack wird nicht immer befriedigt, aber einen Geist höherer Art, der seinen Stoff rein und würdig auffasste, kann kann man nicht verkennen. Im Prometheus besonders zeigt sich sein Talent für das Erhabene, und die Anlage des Plans ist sehr verständig, um das Interesse stufenweise bis zum Ende steigen zu lassen. Ich habe lange nichts von der Thalia gesehen. Wie steht's mit dem Aufsatze über das Schöne im Umgange? Kunze ist bei uns und grüßt dich, nebst Minna und D. Graf Gessler ist nach Schlesien zu seinem Vater, doch wird er in einiger Zeit wohl zurückkommen. Lebe wohl, Körner.